Am 21. März beginnt ja die Leipziger Buchmesse. In diesem Jahr ist Tschechien das Gastland. Und so stimmen wir Sie hier in der Klassikerlesung schon mal ein mit Humoresken und Satiren des weltbekannten tschechischen Autors Jaroslav Hašek. Berühmt geworden ist Hašek mit seinem braven Soldaten Švejk. Einen Verlag konnte der Autor damals allerdings nicht für seinen Roman finden und so gründete er selber einen. Doch bald ging er pleite und so gab er den Švejk 1921 als Groschenheft heraus. Nebenher hatte er über 1000 Satiren und Humoresken geschrieben und diese auch regelmäßig in Zeitungen oder Zeitschriften untergebracht. Eine Auswahl hören Sie in diesem Monat, gelesen von den Schauspielern wie Bernhard Minetti, Horst Thiemer und Otto Mellies. Den Auftakt macht jetzt Eberhard Esche. Die Geschichte von dem Bildnis des Kaisers Franz Josef I. In Jungbunzlau lebte der Papierhändler Petischka. Er achtete die Gesetze und wohnte seit eh und je gegenüber der Kaserne. An Kaisers Geburtstag und bei anderen K&K-Gelegenheiten hängte er die schwarz-gelbe Fahne heraus und lieferte Lampions ins Offizierscasino. Er verkaufte Bildnisse von Franz Josef an die jüdischen Kneipen im Kreis Jungbunzlau und an die Gendarmeriestationen. Er hätte Bildnisse des Monarchen auch an die Schulen des Kreises verkauft, aber sie hatten nicht die vom Landesschulrat vorgeschriebene Größe. Das hatte ihm einst ein K&K-Landesschulinspektor auf der Kreishauptmannschaft gesagt. »Es tut mir sehr leid, Herr Petischka, aber Sie wollen uns den Herrn Kaiser breiter und länger liefern, als es durch den Erlass des löblichen Landesschulrates vom 20. Oktober 1891 vorgeschrieben ist. Der durch diesen Erlass festgesetzte Kaiser ist etwas kürzer. Zulässig ist nur ein Monarch mit einer Länge von 48 Zentimetern und einer Breite von 36 Zentimetern. Ihr Kaiser jedoch ist 50 Zentimeter lang und 40 Zentimeter breit. Sie wenden ein, dass Sie 2000 von diesen Kaiserbildern haben. Glauben Sie ja nicht, dass Sie uns Schund andrehen können. Ihr ganzer Kaiser ist eine Ware von allerletzter Qualität und erbärmlicher Aufmachung. Er sieht aus, als kämmte er sich niemals den Bart. Auf die Nase hat man ihm schrecklich viel rote Farbe aufgepappt. Und obendrein schielt er. Als Herr Petischka damals nach Hause kam, sagte er empört zu seiner Frau, da sind wir mit dem klapprigen Monarchen aber schön reingefallen. Und das war noch vor dem Krieg. Kurzum, der Herr Petischka blieb auf seinen 2000 Kaiserbildern sitzen. Als der Krieg ausbrach, freute sich Herr Petischka sehr, denn er knüpfte daran die Hoffnung, jetzt endlich die Ware loszuwerden. Er hängte Bildnisse des blutdürstigen Kreises in seinem Geschäft aus, mitsamt einem Plakat: Gelegenheitskauf Kaiser Franz Josef I. für 15 Kronen. Er verkaufte davon 6 Stück. 5 in die Kasernen, wo diese lithografischen Abzüge des letzten Habsburgers die Reservisten in den Kantinen begeistern sollten, und eine kaufte der alte Trafikant Simmere. Dieser österreichische Patriot handelte den Preis auf 12 Kronen herunter und behauptete noch, es sei Betrug. Der Krieg ging weiter, aber der Herr Kaiser fand keinen Absatz. Obwohl Herr Petischka seine Rettung in der Zeitungsreklame suchte, er gab Annoncen auf und inserierte den Herrn Kaiser in der Narodni Politika und in der Stimme der Nation. In diesen schweren Zeiten darf in keinem tschechischen Haushalt das Bildnis unseres leidgeprüften Monarchen fehlen, nur 15 Kronen. Statt der erhofften Bestellungen erhielt Herr Petischka die Aufforderung, sich auf der Kreishauptmannschaft einzufinden, und dort wurde ihm mitgeteilt, er solle gefälligst in seinen künftigen Inseraten Worte wie »schwere Zeiten« und »leidgeprüft« vermeiden. Stattdessen solle er Worte wie »glorreiche Zeiten« und »siegreich« verwenden, sonst werde er diesehalb Scherereien bekommen. Er gab also folgendes Inserat auf: In diesen glorreichen Zeiten darf in keinem tschechischen Haushalt das Bildnis unseres siegreichen Monarchen fehlen, nur 15 Kronen. Aber auch das war ergebnislos. Er erhielt nur einige ordinäre Briefe, in denen ihm die anonymen Schreiber ungeschminkt rieten, sich den Herrn Kaiser an ein Örtchen zu hängen, wohin auch der Herr Kaiser zu Fuß gehe. Und anschließend wurde er von neuem auf die Kreishauptmannschaft vorgeladen, wo ihm der diensthabende Kommissar mitteilte, er möge gefälligst die Nachrichten der K&K-Korrespondenzkanzlei verfolgen und sich in der Stilisierung seiner Inserate danach richten. Die Russen sind in Ungarn, sie haben Lemberg genommen, stehen vor Przemysl, und so etwas nennt man nicht glorreiche Zeiten, Herr Petischka. Das sieht ja aus wie eine Verhohnepiepelung, als wollten Sie sich darüber lustig machen. Wegen solcher Inserate können Sie nach Radek vors Divisionskriegsgericht kommen. Herr Petischka versprach sich, in Zukunft vorzusehen, und verfasste folgendes Inserat: 15 Kronen opfert jeder Tscheche, um in seinem Haus unseren greisen Monarchen aufhängen zu können. Die Lokalblätter lehnten dieses Inserat ab. »Menschenskind«, sagte ein Zeitungsmann zu ihm, »Sie wollen doch nicht, dass wir allesamt erschossen werden.« Herr Petischka kehrte aufgeregt nach Hause zurück. Hinten im Laden stapelten sich die Pakete mit dem Vorrat an Kaiserbildnissen. Herr Petischka stieß mit dem Fuß dagegen, erschrak aber sofort über seine Tat. Ängstlich schaute er sich um und beruhigte sich erst, als er feststellte, dass niemand ihn beobachtet hatte. Melancholisch machte er sich daran, die Pakete abzustauben, und da erst bemerkte er, dass einige bereits feucht und angeschimmelt waren. Dahinter saß Mautz, der schwarze Kater. Es bestand kein Zweifel, wer den feuchten Zustand der Pakete verschuldet hatte. Um den Verdacht von sich abzuwälzen, begann das Vieh zu schnurren. Herr Petischka schleuderte den Besen nach dem Hochverräter, und der Kater machte sich aus dem Staube. Erbost stürzte der Papierhändler in die Wohnung und herrschte seine Frau an: »Dieses Mistviech muss aus dem Hause. Wer soll sich noch den Herrn Kaiser kaufen, den so ein Kader verschandelt hat? Der Herr Kaiser fängt an zu schimmeln. Wir müssen ihn trocknen. Da soll doch lieber der Blitz einschlagen.« Das Nachmittagsschläfchen, währenddessen seine Frau im Laden bediente, war für Herrn Petischka sehr unruhig. Ihm träumte, dass Gendarmen den schwarzen Kater festnahmen und mitsamt seinem Herrn vors Kriegsgericht schleppten. Dann träumte er, dass er zusammen mit seinem Kader zum Tode verurteilt wurde und dass der Kader als erster gehängt werden sollte. Und er, Petischka, hielt vor Gericht ketzerische Reden. Er schrie entsetzlich. Und da gewahrte er neben sich seine Frau, die sich vorwurfsvoll an ihn wandte: »Um Gottes Willen, was sprichst du da, wenn das einer hört?« Und sie erzählte empört, dass sie inzwischen versucht habe, den Herrn Kaiser im Garten zu trocknen, aber dass Gassenbuben mit Steinen nach den Bildern geschmissen hätten, so dass sie jetzt aussähen wie Siebe. Aber noch weitere Verluste wurden festgestellt. Auf einem der Kaiserbilder, die auf dem Rasen zum Trocknen ausgebreitet lagen, hatten die Hühner ihren Darminhalt entleert und dank dieser organischen Tätigkeit den Bart des Kaisers grün gefärbt. Zwei Bilder hatte der junge Bernhardiner des Fleischermeisters Holleczek, ein unerfahrener Köter, der nichts vom Paragraphen 63 des Strafgesetzbuches wusste, aufzufressen versucht. Herr Petischka war todunglücklich. Am Abend in der Weinstube sprach er von einem Gelegenheitskauf und von den Schwierigkeiten, die er mit dem Herrn Kaiser habe. Und aus seinen Worten ging hervor, dass die Wiener Regierung die Tschechen nur deshalb in Misstrauen brachte, weil diese sich keine Kaiserbilder für 15 Kronen bei der Firma Petischka in Jungbunzlau kauften. »Geben Sie es doch billiger her«, riet ihm der Wirt, als Petischka das Lokal verließ. »Heutzutage sind schlechte Zeiten. Der Horoschek verkauft seine Dampfdreschmaschine um 300 Kronen billiger als im vorigen Jahr. Und so ist es auch mit dem Herrn Kaiser.« Und deshalb malte Herr Petischka ein Schild mit folgendem Text und hängte es im Schaufenster seines Geschäfts aus. Im Hinblick auf die Wirtschaftskrise verkaufe ich einen größeren Posten schöner Kaiserbilder statt für 15 Kronen für nur 10 Kronen. Und wieder war es still in seinem Laden. Wie es mit dem Herrn Kaiser stehe, fragt ihn sein Bekannter, der Weinstubenwirt. Traurig, antwortete Herr Petischka, keine Nachfrage nach dem Kaiser. Wissen Sie was, sagte der Wirt vertraulich zu ihm, sehen Sie zu, ihn um jeden Preis zu verkaufen, bevor es zu spät ist. Ich werde noch ein bisschen warten, entgegnete Herr Petischka. Und auf den Bildern des Herrn Kaisers hockte nach wie vor der unbotmäßige schwarze Kater. Nach anderthalb Jahren hatte der Schimmel selbst die untersten Pakete mit dem Herrn Kaiser erfasst. Die Völker Österreichs lösten sich von der Monarchie, die ohnehin auf den Hund gekommen war. Und da nahm Herr Petischka Bleistift und Papier und rechnete schweren Herzens aus, dass er aber doch an einem Stück eine Krone verdiene, wenn er den Herrn Kaiser für 2 Kronen absetze. Und er verfasste eine wirkungsvolle Reklame. Er hängte ein Bild im Schaufenster aus und schrieb darunter: Dieser greise Monarch statt 15 nur noch 2 Kronen. Ganz jung Bunzlau promenierte an diesen Tagen an dem Laden des Herrn Petischka vorbei, um sich anzuschauen, wie die Aktien der Habsburger Dynastie plötzlich gefallen waren. Und in der Nacht kamen die Gendarmen und verhafteten Herrn Petischka, und dann ging es Schlag auf Schlag. Sie schlossen den Laden, sperrten Herrn Petischka ein und stellten ihn wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ruhe und Ordnung vor das Kriegsgericht. Der Veteranenverein schloss ihn auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung aus. Herr Petischka erhielt 13 Monate schweren Kerker. Er sollte 5 Jahre bekommen. Aber als mildernder Umstand wurde ihm angerechnet, dass er einst bei Custozza für Österreich gekämpft hatte. Und die Pakete mit den Kaiserbildern sind bis jetzt im Archiv des Kriegsgerichts in Theresienstadt gelagert und warten auf die Stunde der Befreiung. Bis nach der Liquidation der K&K-Monarchie ein unternehmungslustiger Geschäftsmann seine Quargeln darin einwickeln wird. Eberhard Esche las die Geschichte von dem Bildnis des Kaisers Franz Josef I. von Jaroslav Haschek. Produziert vom Rundfunk der DDR 1968.